Hitler continued his conquests, and we hear him now as he spoke in Vienna. The translator seems impressed by Herr Schickelgruber. Adolf Hitler himself. Eine Umsetzung, Herr Sohn, die wir heute wohl in ihrem Umfalle sehen, deren Bedeutung aber erst spätere Geschlechter ganz vermissen werden. Es ist in den letzten Jahren von den Machthabern des nunmehr beseitigten Regimes oft von der besonderen Mission gesprochen worden, die in ihren Augen dieses Land zu erfüllen hätte. Ein Führer der Legitimisten hat sie in einer Denkschrift genau umrissen. Nach ihr war es die Aufgabe dieser sogenannten Selbstständigkeit des Landes Österreich, die in den Friedensverträgen von mir und von der Gnade des Auslandes abhängig war, die Bildung eines wahrhaft großen... You are hearing now Chancellor Hitler, who just said, it's hard, change has taken place, which we are witnessing today, that it will be up to the future generations to value it. It has often been stated that we have to fulfill a mission. But now the Chancellor is explaining which mission shall and must be fulfilled. Aus allen Gauen der Kaltreich die Hörerruf hat, die älteste Ostmark des deutschen Volkes sei von jetzt ab das jüngste Bollwerk der deutschen Nation und damit das deutsche Reich. Chancellor just referred to Austria as the East Mark and the bulwark in the east of the German Reich, which has been united into the German nation. His doctrine was spreading, and the rest of the world was preparing to stop this madman before it was too late. Before the Marseillaise, God Save the King, and the Star-Spangled Banner were replaced by songs such as this.